Für das Beste an deutsch-österreichischen Speisen reservieren Sie gleich heute Ihren Tisch bei Toni und Beate im Café Vienna auf St. Petersburgs 5625 4. Straße Nord 727-527-6404 727-527-6404. Bis dann! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute entführe ich Sie noch einmal nach Berlin. Und da geht es um das Tippi im Kanzleramt und um die Show, die ich diesen Sommer im Tippi gesehen habe. Und da geht es um zwei Diven, und zwar um Cora Frost und Georgette D. Die Show in Berlins Tippizelt am Kanzleramt, das man vom Reichstag entspannt mit einem Spaziergang durch den Park findet und sich meist zu einem Drink oder einem Essen im Garten noch davor in die Wirtschaft setzt, ist natürlich oft auf ein internationales Publikum ausgerichtet. Im schummrigen Innenraum ist die Atmosphäre mit Licht und Farbspiel in Rot-Blau und kleinen runden Kaffeehaustischen für abendliche Entertainment-Zeit bereit. Schlängeln sich die Kellner durch die Reihen und auf den verschiedenen Stufen des Saals nehmen sie Bestellungen auf und servieren vor der Show und in den Pausen, niemals während der Bühnenshow. Man sucht sich einen Tisch und darf gespannt sein, wer dann neben einem landet. An meinem Tisch an diesem Abend interessant, ein Paar, beide auch als Musikduo und gesprochene Kleinkunst durch Theater ziehend. Man müsste in Kontakt bleiben, natürlich ganz bestimmt. Für sie war diese Show mit den Grand Dames des Chansons, des Deutschen, Anregung und Nostalgie zugleich. Man kannte sie, aber zusammen selten auf der Bühne, vor 20 Jahren das letzte Mal. Natürlich mit typischem Berliner Flair. Die Presse schreibt zu diesem Duo, zuletzt vor 20 Jahren, wie gesagt, auf der Bühne, dass Georgette D. und Cora Frost das neue deutsche Chanson entscheidend geprägt haben. Wie ehedem gehören dazu auch viele Texte, gesponnene eigene Fantasien, die eine eigene neue Realität bilden. Großes Theater, große Kleinkunst, Spiel mit Geschlechterrollen und einer Story, die so schön ist, man möchte sie gleich mehrmals und in Variationen hören. Und das kann natürlich auch passieren. Nebelmaschine und großer Wind inbegriffen und von Rock bis allem möglichen Chansons und Liedern aus den Schlagerzeiten der 60er Jahre, Dusty Springfield, wie gesagt, und Riders on the Storm war der zweite Teil der Show. Im zweiten Teil kommt man nämlich in Fahrt, nicht nur Riding on the Storm, sondern auch mit Altstimme, die zum Sopran wird. Cora, ein leichtes und fürs Publikum wunderbar zu hören. Unvergleichlich so jedenfalls Cora, da es sie auch im Interview sehr bestimmt, keine andere Sängerin soll da erwähnt werden. Cora selbst war der Star. Cora Frost mag in dieser Show zwar in der Rolle einer Frau auftreten, Sopranstimme eingeschlossen, aber sie ist oft schauspielerisch mit Travestie unterwegs. Ihre Figur Peter Frost ganz anders als die Cora, die hier zusammen mit ihrer transvestiten Partnerin Georgette D. auftritt. Man hört sie singen, man hört sie miteinander sprechen und vielleicht auch ein bisschen zanken. Das alles gehört zu dieser Bühnenshow, dieses Duos, die sich so ein bisschen die Bälle in die Hand spielen, sozusagen. Die Show hat alles Chanson bis Rock und viel, viel Story. Georgette allerdings nimmt sich die Bühne, kann sie bestens alleine bewohnen in einem schlichten schwarzen langen Kleid und weiß-blonden Haaren, durch die sie immer wieder streicht. Das kann sie gekonnt, schüttelt sie und setzt sie ein. Und ihre tiefe Stimme als Pendant zu Cora, aber auch zeigt sie, dass sie beide Stars sind, eigentlich beide individuell und eine ganz eigene Show hier verschmelzen lassen wollen. Aber das Hin und Her, die Band musikalisch mit Rock unterstützt die zwei Hauptdarsteller, sind sie unvergleichlich und im Gespräch werden von Cora die Vergleiche mit anderen gar nicht erwähnt. Vielmehr interessiert sie, wie das Leben der Interviewerin in den USA ist, wie man unter der derzeitigen Situation sein Leben gestaltet. Wandel und Überleben sind große Themen. Cora ist sehr interessiert und dreht fast unser Interview um. Dann aber heißt es, sie selbst befragen sie und ihre Band, die Dream Boys, ernst und investiert. Georgette schon lange aus dem Theater, die große Diva, bringt etwas, das jetzt den Raum ein wenig anders erscheinen lässt. Dabei Mitglieder der Band Dream Boys, wie gesagt, E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug. Sie hören der Darstellerin Cora Frost zu. Sie haben auch einiges dazu zu steuern. Hören Sie jetzt einfach mal unser Gespräch, das ich, Susanne Nielsen, im Sommer 2018 nach einer gelungenen Show auf der Bühne im Tippi im Kanzleramt mit Cora Frost und den Dream Boys an einem schönen, lauen Sommerabend führen konnte. Willkommen zum Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier im Tippi am Kanzleramt in Berlin. Und wir unterhalten uns mit den Akteuren auf der Bühne, von der Bühne heute Abend. Das heißt, Sie sind ein bisschen weniger zählig, wie Sie waren. Sagen Sie mir, wer Sie sind und was Sie heute Abend gemacht haben. Ich bin Cora, also Cora Frost. Ich habe gesungen mit meiner Kollegin Georgette. Wir haben zusammen ein Programm entwickelt. Also wir haben sehr lange alleine gearbeitet. Und das Ziel war halt, sich gegenseitig was zu geben und den Menschen was zu geben und zusammen was Neues eben dann zu schaffen. Sie haben schon mal zusammengearbeitet, ja? Wir haben ein Programm gemacht zu viert, das hieß Diva Gut. Mhm. Ja. Und das ist schon vor einigen Jahren gewesen? Das ist ewig her, ich weiß, vor 20 Jahren ist es gewesen. Und Sie sind aber beide einzeln auch tätig, ja? Also Sie machen eigene Shows? Ja, wir machen eigene Shows. Georgette macht eigene Shows, sie fährt rum mit ihren Shows. Und ich arbeite auch in anderen Bereichen. Ich mache weniger Musik. Ich habe eine Show, wo ich einen, einen Change mache zu Peter Frost. Okay. Eine Musikshow, wo Gary auch mitmacht. Mhm. Also so mein alter Ego Peter Frost okay. Macht Musik. Also auch eigene Texte, eigene Musik haben wir zusammen gemacht. Sonst mache ich viel Theater. Ich weiß, bei Pina Bausch und habe da gesungen in den Todsünden. Mhm. Oder in den Sophiensälen mache ich Theaterstücke, die Bucht der dicken Kinder und ganz verschiedene Sachen. Also ich arbeite auch im Hintergrund. Dass Sie schauspielerisch tätig sind, das merkt man. Also dass Sie viele Persona auf die Bühne bringen. Und wir haben Nina Hagen eben hochgeholt. Nein, ich habe gar nicht. Nein. Von der Stimme her, von dem Volumen her, haben Sie ein unwahrscheinliches Volumen. Das finden wir ganz toll. Und Sie passen beide sehr, sehr gut zusammen mit Bass. Und ich würde das also Sopran nennen. Ich weiß nicht, wie Sie ausgebildet sind. Sind Sie klassisch ausgebildet? Ja, ich hatte Unterricht bei einer schwarzen Sängerin aus Georgia, Benny Gillette, die ganz lange in München schon lebt. Und die hat mich ausgebildet. So, also ich hatte immer so verschiedene, so 5 Jahre lang immer bin ich dahin. Also es war Privatunterricht. Also die Register, und ich meine, sie verausgaben sich nicht dabei. Das ist, ich höre, dass ihre Stimme wunderbar intakt ist. Ja. Und das ist, ich spreche viel mit Opernsängern. Ja. Und das ist natürlich auch die Grundlage von all dem. Ja? Ja. Das ist fantastisch. Aber die Geschichten, wo kommen die Geschichten her? Die Geschichten sind, wir leben sehr intensiv und die Geschichten fallen uns zu. Mhm. Arbeiten Sie mit den Geschichten zusammen? fragen sie sich gegenseitig. Und wir haben natürlich auch alles erfunden, drum ist alles auch wahr. Ja, ja. Na klar, intensiv so. und in Echo mit dem Publikum. Wir inspirieren uns gegenseitig. Ja, fällt der ein oder es gibt sich dann. Wir haben aber auch viel Zeit zusammen verbracht. Okay. Da auch mit euch, also mit den Musikern, die sind noch Gary Schmalzel, unser Gitarrist. Hallo. Und Florian Grob, der auch viele Lieder geschrieben hat. Wir haben zusammen noch arrangiert und sind immer gesessen. Georgette kocht sehr gerne. Die hat auch oft Essen mitgebracht auf die Proben und jeden Morgen Kaffee. Und das war ganz schön. Es war so eine andere Art zu arbeiten. Ich war auch oft in ihrem Garten. Mhm. Da ist es auch so rausgewachsen. Und der Garten ist auf der Bühne so ein bisschen. Also das ist auch mit eingeflossen. Das finde ich herrlich. Und Kostüme, ist das auch ein Teil, das Sie selber einbringen? Oder? Ja, das ist so unsere Uniform, schwarz, haben wir gedacht. Also Jett hat dieses Kleid wirklich schon angehabt, als ich 16 war, diese Geschichte. Ja, stimmt. Und da sind Sie sich begegnet. Da sind wir uns begegnet und ich habe mich halt versucht anzupassen, so dass wir zusammenpassen. Und ich habe mir auch einen Umhang gewünscht als Goodman. Ja. Das ich bekommen. Wir haben uns auch Wünsche erfüllt. Sie wollte einen blauen, riesigen Umhang und hat gesagt, kann ich das machen? Den musst du machen. Sie füllen die Bühne. Also Sie zwei füllen die Bühne. Ich meine, die Band ist toll, aber es ist ja wirklich so, die Diven auf der Mitte. Also das finde ich fantastisch. Ja, aber die Bühne füllt man nur mit der Musik zusammen. Aber natürlich, also bei mir ist es noch, also Georgette ist vielleicht jemand, der noch mehr vorne steht als die Söse, ja, und zelebriert sich und mehr, sie redet ja auch geniale Sachen, sie redet ja sehr viel und ich komme eigentlich mehr von der Musik, also für mich ist die Band sehr wichtig, mit der Band zusammen abzufeiern und so, sonst langweile ich mich. Ich will die Musik. Wie das Bild, das zeigt, sie ist schwarz, sie ist weiß, das ist, sie ist expressiv, sie ist Expression und Frau D. ist Impression. Die machen Eindruck und sie machen Ausdruck. Ja. Und das ergänzt sich ergänzt sich jedenfalls sehr gut. Und dass sie die Bühne füllen vorne, naja, das ist ja das, was man auch erwarten muss, dass die Bühne füllen. Das ist eine große Bühne, das ist eine relativ große Aber das Bühne. Aber deshalb sind die auch so lange dabei. Die können das, die wissen, wie das geht und die sind das auch. Das ist keine... Das ist nicht aufgesetzt oder irgendwas, sondern das ist einfach, es ist so, die sind so. Und die eine nimmt vom anderen viel Stress weg, viel Verantwortung. Das heißt, die haben nicht mehr die 100% Verantwortung für alles, sondern jede 50. Und das gibt natürlich Freiheit. Das gibt ihnen Freiheit, die man, wir proben jetzt lange zusammen und haben jetzt ein paar Mal aufgetreten. Was man auch sieht, dass die jetzt plötzlich die Freiheit genießen, die sie sich erarbeitet haben und dass der 50%ige Druck von beiden abgefallen ist. So, die müssen ja nicht nur die Show tragen, die müssen das ja auch organisieren und finanzieren und da hängt ja viel dran, das Publikum erreichen oder auch nicht. Mhm. Und ja, wenn einer von den beiden das alleine macht, ist das eine ganz andere Last, als wenn das zwei machen. Ja. Und das Publikum sieht auch zwei Leute, das heißt, das ist auch praktisch, das heißt, für einen siehst aber zwei, das heißt, für einen siehst zwei. Und das ist einfach, ist aber toll, man merkt das auch, es kommen Leute für Frost und es kommen welche für die und dann kommen natürlich auch welche, die beide mögen, na klar. Und das ist aber eine ganz andere Stimmung, als wenn man alleine loszieht. Heute Abend war Tatort Frankfurt im Publikum. Wie bitte? Wer war denn da? Die Rothaarige, die Französin. Ach wirklich? Ja. Ach, wo ist sie? Wieso kommt die nicht weiß und ich, sagt Guten Tag? Stand draußen. Ja, war interessant. Ich habe gedacht, kennst du? Ja. Und das ist auch hier das Publikum in Tippi, da man weiß immer nicht, wer zur Tür reinkommt. Ja. Naja, gut, wir sind im Regierungsviertel. Wir haben ja auch schon gespielt, Teil der Regierung hier saß und wir so denken, was? War Frau Merkel schon da? Nee, die kommt nächste Woche. Wahrscheinlich war dort mit dieser großen, welligen Perücke. Na, kann ja noch kommen. Und außerdem, irgendwann muss sie ja dann doch mal retirieren. Das heißt, dass man vielleicht dann doch eine andere Seite sieht von Politikern in diesem Zeit. Oder wir machen doch mal die Polonaise bis zu ihr. Das wäre doch ganz schön. Und gehen wir hinten raus und klopfen ans Tor. Komm raus, Frau Merkel! Falsche Zeit. Ja, aber Sie sind gegenüber vom Kanzleramt, das darf man nicht vergessen. Es ist eigentlich fantastisch. Und demnächst die Fanmeile vor der Tür, das wird auch. Die Fanmeile, ja, das wird lustig. Ja, ich habe mal ein Konzert gesehen hier von Georgette mit dem Fußball. Das war gigantisch, aber es hat mich gestört. Also es war einfach so wie in der Kulisse. Ich bin auch mal auf dem Festival, da ist in allen Zelten um einen rum, dreht sich irgendwas. Das kann man auch genießen, wenn man möchte. Schön. Alles inklusive Oktoberfest, habe ich gesagt, kann man auch genießen, weil alles irgendwo Musik des Lebens ist. Ja, ja, genau. Und daraus können Sie ja wieder schöpfen. Gibt ja nichts gegen Oktoberfest zu sagen, wenn man jetzt so eigentlich vernünftig, unvernünftig genießt, aber wenn man es tatsächlich mit vollem Vorsatz übertreibt, so wie Ballermann oder so, dann ist es einfach, dann wird es scheiße. Und es ist aber mit allem so im Leben. Es kommt drauf an, bei Oktoberfest, waren Sie nicht der Meinung, sind so still. Was sagen Sie zum Oktoberfest? Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Aha. Ich war auch noch nie auf dem richtigen Oktoberfest, also wenn man jetzt so richtig in Deutschland sagt. Aber es ist interessant, weil natürlich in den USA der Witz ist, dass sie alle noch nach Hause fahren müssen. Also da wird keiner so ein bisschen über die Stränge schlagen, weil alle damit bedient sind. Es gibt ja in Deutschland was. Entschuldigung, ja. Ich habe einen erzählt. Die nach Hause fahren? Ja, in Amerika müssen nach Hause fahren. Die können nicht so viel trinken. Ach so. Ja? Aber dann können sie gar nichts trinken quasi. Einer kann gar nichts trinken. Richtig, ja. Einer hat keinen Spaß oder nicht so viel Spaß wie vielleicht die anderen, wenn ja, es Bier mögen. Es ist ja nicht nur dieses Dirndlzeug und so. Zum Beispiel am Oktoberfest in München gibt es ja irgendwie so einen alten Teil auch, den ich total liebe, mit so einem Holzfahrzeug, wo dann auf dem Rock von der Frau die Fahrkabinen sind oder den Schichtel, wo dann jemand geköpft wird. Aha, so also die alten Traditionen. Komische Gruselshows und Boxen und Steilwand-Alley. Das ist eine Frau, die dann mit dem Motorrad so durch Wände gefahren ist und so. Das gibt's noch oder so gab's das mal? Gibt's immer noch. Die fährt in so einer, wie nennt man das, in so einem Zylinder und dann fährt die senkrecht die Wand hoch. Ja, und dann kann man oben stehen und so runter gucken. Also dann müssen wir beide mal aufs Oktoberfest gehen, weil anscheinend. Und es gibt so eine Scheibe, wo dann die Leute drauf sind und dann sind die anderen, werfen sie mit so Sandsäcken runter und so, sind so ganz uralte Jahrmarktsvergnügungen. Also bei uns gibt es Frauentragen, also das ist als Sport dann, ja. Also, Es gibt tatsächlich die ersten Dackelderby, also das gibt es auch. Ein Dackelrennen, ja, auch, das war auch interessant, ja. Da gibt es Statuten und es ist alles sehr reglementiert, aber die Dackel laufen, ja, ja. Ich war neulich auf so einer, so eine Zeit lang her, auf so einer wirklich Wahnsinnsparty, also so Wahnsinnigen, die haben Kakerlakenrennen veranstaltet. Interessant. Also kleine oder große, ja. So eine Viecher in so einer Röhre und dann sind die da losgetieren. Frau Niesel, also Sie können ja noch weiter. Sind fertig mit dieser schönen Show und wir hoffen, dass alle wieder zurückkommen und Sie sehen, Sie beide sehen und Sie alle sehen. Machen Sie neue Shows und lassen Sie inspirieren. Ja, schön, dass wir Sie getroffen haben. Es war sehr interessant, auch aus Amerika was zu hören. Ja. Und ich darf mich nochmal bedanken. Ein schöner Austausch zwischen Georgette und mir und unseren Musikern. Ja. Aber viel zu kurz, wir haben Geschichten am Start. Okay, das ist schön, die kommen wir auf der Bühne hören. Und Sie können ja unsere Sendung mal hören. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, wer ist Cora Frost? Dazu ein bisschen etwas aus ihrer eigenen Webseite und auch aus Wikipedia, wo sie bereits schon lange steht. Und da heißt es, dass Cora Frost 1963 in München geboren wurde. Sie ist eine deutsche Sängerin, Schauspielerin und Autorin. 1981 trat sie zum ersten Mal als Sängerin mit eigenen Liedern auf. Neben der Kleinkunst betätigt sie sich auch als Filmschauspielerin und als Theaterschauspielerin. 1996 erhielt sie den Deutschen Kleinkunstpreis. Cora Frost arbeitet seit 2005 auch regelmäßig als Theaterregisseurin in Berlin und Bremen, unter anderem in der Berliner Bar Jeder Vernunft und beim Jungen Theater Bremen. Sie hat sich darauf spezialisiert, in ihre Projekte neben professionellen Schauspielern auch und Musikern auch Laien, Freaks, Lebenskünstler und Spezialisten zu integrieren. Dazu gehören Performances in Reisebussen und einem Kiosk, Reisen zu den Wundern einer Stadt und auch Hörspiele. Wir können Ihnen sagen, dass es auch ein Buch gibt, dass es alles Mögliche zu ihr gibt und natürlich gibt es auch eine Filmografie. Das heißt, sie hat eine ganze Reihe von Filmen gedreht bzw. mitgewirkt in ihnen und das sind hier an die 10 Filme. Ein Film von 1990, Ein anderer Liebhaber im Fernsehen. Das geht dann über 1998, Tigerstreifen, Baby wartet auf Tarzan, Paradiso, 7 Tage mit 7 Frauen, Escape to Life, die Erika und Klaus Mann Story, Berlin im November, BIN und Von jetzt an kein Zurück von 2014. Zu Büchern steht hier Mein Körper ist ein Hotel, DTV München 1998 und Auszeichnungen 2009, 3. Platz beim Troubadour Chanson und Liedwettbewerb Stuttgart. Ihre eigene Webseite finden Sie unter corafrost.de und da gibt es alle möglichen Rubriken, Frost-Tours, Frost-Labor, Frost-Verkauf, Frost-Shop, Frost-Kontakt und natürlich geht es da auch um Biografisches und dazu lesen wir hier, Cora Frost lebt und arbeitet seit 1993 in Berlin. Von 1981 bis 1988 arbeitet Cora Frost als Tänzerin, Herrendarsteller, Performancekünstlerin und Autorin. Während dieser Zeit bewegt sie sich zwischen Nightclubs und Nationaltheater, inszeniert eigenwillig schräge Shows in Turnhallen und Nachtclubs und bringt in einer rauschhaften Welle von Tanz- und Improvisationsshow zusammen mit dem Regisseur Thomas Hermanns den Karaoke-Gesang von New York nach Deutschland. Das ist natürlich interessant, nachdem sie sich fast ausschließlich ihrer großen Liebe der Musik verschrieben hat, führen sie ihre Liederabende bundesweit auf Tournee und weltweit auf Gastspielreisen, unter anderem mit Chico César nach Sao Paulo, ins Opernhaus von Manaus in Brasilien, nach Paris, Amsterdam sowie mit Tim Fischer im Duetteabend Niemand liebt dich so wie ich durch Syrien, Ägypten und Sudan, als Tänzerin nach Florida, nach Chicago und New York. Sie schrieb Liedtexte für das Stadttheater Aachen, Georgette D., Tim Fischer, Sven Ratzke, ganz schöne Geräuschkulisse unter anderem. Zurzeit arbeitet Cora Frost als Autorin, Performerin, Schauspielerin und Regisseurin. Sie hat Musik- und Liederabende gegeben, Solo, Wir waren auch in Zucker und Butter im Tanzpalast von 2006. Und natürlich eine ganze Reihe, die Sie dann hier alle lesen können. Star Imbiss, Ruckzuck ist die Lippe dick, bis 1987 zurück, Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gselli natürlich, Gsell. Und hier sind ganz fantastische Fotos von ihr, auch auf dieser wunderbaren Webpage. Und wir empfehlen Ihnen, diese Frau ein bisschen näher kennenzulernen, beziehungsweise Sie können sich auch YouTube-Videos anschauen und da sehen Sie den Abend, den ich besucht habe mit Georgette D. Und da gibt es so einige, wie gesagt, auf YouTube als Ausschnitte. Das war hochinteressant und sie ist sicher auch eine ganz super tolle Einzeldarstellerin. Das steht mir noch bevor. Wer, fragen wir uns, ist Georgette D.? Georgette D., laut Wikipedia, ist eine deutsche Kunstfigur. Der Künstler ist am 9. September 1958 in Sülze geboren und, bürgerlicher Name unbekannt, tritt als Sängerin und Schauspielerin auf. Dass dieser Künstler 1958 geboren wurde, Ist klar, als Kind einer Gärtnerin und eines Drogisten in einem Dorf in der Lüneburger Heide. Später begann er in Hamburg seine Ausbildung zum Krankenpfleger. Durch Kontakte zur Hamburger Kleinkunstszene lernte er Ernie Reinhardt alias Lilo Wanders und Gunther Schmidt vom Duo Herrchens Frauchen kennen und unternahm erste künstlerische Gehversuche. Im Jahr 1981 ging er dann nach London und lernte dort den Pianisten Terry Truck kennen, mit dem er in der darauffolgenden Zeit zusammenarbeitete. Es folgten mehrere gemeinsame Programme. 1989 gaben Dee und Truck ein Gastspiel in der DDR. 1992 wurden beide einem größeren Publikum bekannt, als sie das erste Mal aus der Kleinkunstszene heraus ein Gastspiel im Berliner Schillertheater gaben. Es folgten Auftritte am Wiener Burgtheater, im Pariser Odeon, in den Münchner Kammerspielen und in der Deutschen Oper Berlin sowie im europäischen Ausland. Dee und Truck gründeten 1993 das Plattenlabel Philip Records, bei dem Künstler wie Cora Frost, Popette Betancourt oder Ingrid Kavin unter Vertrag stehen. Im gleichen Jahr erhielten sie den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Chanson, Musik, Lied und den Kritikerpreis der Berliner Zeitung. Seit 1996 leitet Georgette Dee Workshops im Fach Liedgut an der Otto-Falkenburg-Schule in München. 2001 trennten sich Georgette Dee und Terry Truck aus künstlerischen Gründen. Georgette Dee trat seitdem mit wechselnder musikalischer Begleitung auf. Im August 2006 traten Dee und Truck mit einem Brecht-Programm im Berliner Ensemble erstmals wieder gemeinsam auf. Die Zeit berichtete Dee als Deutschlands größte lebende Dieseuse. Georgette Dee war von 1994 bis 2013 eine eingetragene Wortmarke. Sie lebt in Berlin. Georgette Dee unterstützt 2011 ehrenamtlich als Sängerin das Projekt Deutsche Winterreise des Autors Stefan Weiler. In ihm wird seit 2009 städtebezogen in Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie beispielsweise dem Diakonischen Werk bei der Benefizveranstaltung in einem Lieder- und Textzyklus insbesondere auf die Situation von Wohnungslosen aufmerksam gemacht. Wir haben eine ganze Reihe von Bühnenprogrammen, die hier zu Georgette Dee stehen. Fangen an 1981 mit Black Butterfly, Inkognito, Geburtstagslieder fürs Hexenkind, Nachtslieder mit Zigarette, Maskenlos, Chanson in Total, Zuckerbrot und Peitsche, Gib mir Liebeslied, Sag bitte und ich sing, mit Corny Littmann übrigens, den wir auch schon in unserer Sendung einmal hatten, Ernie Reinhardt und so weiter. 1989 die Narkotikerin, Glück allein, Herzblatt schließen, tödliche Nächte, schon schön, Engel auf Abwägen und so weiter und so weiter. Und wir haben natürlich auch jede Menge Soloprogramme hier stehen. Das fängt auch 2002 an, Just Love Songs, Voice und Bass, Matrosen, Meer und Mond, Schöne Lieder, Lieben Sie Brahms, Georgette singt Brecht, Der Seemann und der Prinz. Im Theater ist Georgette auch bekannt und hat von Drei-Groschen-Oper bis Gesang der Salome, Operette, Viktor oder Kinder an der Macht, Marlene, Shakespeares Sonette, die Geschichte Lilith, Helena, Plädoyer für eine Schlampe im Renaissance-Theater in Berlin, Stadttheater Amberg, alles schon gespielt. Das geht von 1983 bis 2016 in der Auflistung, die hier im Internet stehen. Filmografie, Verführung, Die grausame Frau von 1984 bis 2009, Georgette Dee und Band live im Schauspielhaus Leipzig. Das gibt also, ist eine Konzert-DVD. Die Konfirmation ist ein Fernsehfilm von 2017 und in Hörspiel hat sie 2005 Jane Bowles, Zwei sehr ernsthafte Damen, gemacht. Und in der Literatur, Georgette Dee, Gibt mir Liebeslied, Chansons, Geschichten, Aphorismen, Berlin 1992 herausgekommen. Das ist sicher auch lesenswert, wenn Sie die Texte auf der Bühne hören. Ganz interessant. Werke von und über Georgette D. sind im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Und wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick gegeben haben in diesen interessanten Darsteller bzw. Darstellerin und hoffen, dass Sie Georgette D. in Berlin erleben. Wir haben sie im Tippi am Kanzleramt erlebt mit einer großen Show, einer großen lauten Show. Und es gibt auch kleinere Shows, die in Bar jeder Vernunft sowohl für Georgette D. als auch für andere Darsteller immer und immer wieder kommen Sie wieder in diese Bar jeder Vernunft zur Kleinkunstszene in Berlin gibt. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit mit unserer Sendung und hoffe, dass wir Sie informieren und unterhalten und Ihnen auch ein bisschen was Neues zeigen, das Sie einmal besuchen sollten. Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es war alles hochinteressant, wie immer. Die Bühne, die Show, die Atmosphäre, Berlin überhaupt. Und nach diesem Interview ging man noch durch den Park spazieren. Es war schon dunkel. Das Reichstagsgebäude war erleuchtet, die Kuppel oben ganz besonders. Und man konnte laufen und laufen und noch einmal alles überdenken, was man da so gesehen und gehört hatte. Und in Berlin ist es immer so, dass eine Anregung die nächste jagt. Und in diesem Falle, in diesem Sommer allerdings 2018, ging es ein bisschen anders, weil doch noch sehr, sehr viel in Berlin gebaut wurde. Und das ist hochinteressant, denn schon lange ist es ja eine Hauptstadt, aber man werkelt immer noch an der Möglichkeit bis zum Tippi bzw. bis zum Kanzleramt und zwischen den Museen hin und her zu fahren. Das bleibt noch eine Weile und so schlenderte ich nach einer Fahrt, Teilfahrt, noch durch Charlottenburg und ging von Haus zu Haus. Man schaut in die Schaufenster, man sieht erleuchtete, schöne Auslagen, man sieht Leute noch in den Cafés sitzen, noch bis sehr, sehr spät, wenn es gutes Wetter ist. Und man freut sich eigentlich daran, kann selber noch ein bisschen verweilen am Kudamm oder in der Bleibtreustraße oder in anderen der Straßen am Savignyplatz. Es gibt sehr, sehr viele schöne Orte in Berlin, die wir Ihnen hoch empfehlen. Und ich hoffe, dass Sie ins Tippi finden oder in die Bar jeder Vernunft, die um die Ecke ist. Und diese Bar jeder Vernunft kann man auch besuchen. Und wen trifft man unter Umständen da auch? Georgette D. oder Cora Frost, jeweils mit einer Einzelshow, mit einem Pianisten und mit neuen, interessanten Geschichten und Verwicklungen. Wer weiß. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Denken Sie ein bisschen an Berlin und ich wünsche Ihnen, dass Sie bald mal wieder dorthin finden und wünsche Ihnen, dass Sie nett zueinander sind und sage Tschüss, Ciao, auf Wiederhören. Am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Technik Bill Davidson. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino, von Susanne Nielsen gesprochen, auszugsweise die neuesten Kinofilme in den USA und in Deutschland. Bohemian Rhapsody, Bryan Singers Film für Queen-Fans besonders, aber auch die sich für den Werdegang von Freddie Mercury, ohne dessen schillernde Persönlichkeit diese Band nicht ihre grandiosen Erfolge hätte feiern können und zur Legende geworden ist, wird der Film auch mit kleinen Schwachpunkten zu einem Kultfilm werden. Der Hauptdarsteller Rami Malek, ähnlich exotisch und exzellent ausgewählt wie Freddie Mercury,